Die Kralle griff manchmal grimmig zu und ließ dann wieder nach. Aber der andere Schmerz hämmerte immer tiefer in die Schläfen hinein. Die Gedanken, diese harten, diese spitzen, unbarmherzig heißen Kieselstücke, stachen in die Stirn. Nur nicht denken jetzt, nur nicht denken. Der alte Mann hatte Rock und Weste aufgerissen. Plump und unförmig zitterte der geblähte Leib unter dem gebauschten Hemd. Vorsichtig presste er die Hand auf die schmerzende Stelle. »Nur, was da weh tut, bin ich«, fühlte er. »Nur das bin ich, einzig nur dies Stück heißer Haut. Und einzig, was da innen umwühlt, nur das gehört noch mir. Das ist meine Krankheit, mein Tod. Nur das bin ich. Das heißt nicht Kommissionsrat mehr und hat nicht Frau und Kind und Geld und Haus und ein Geschäft. Und nur das da allein ist wirklich, was ich mit den Fingern fühle. Mein Leib und das Heiße in ihm innen, das wehtut. Alles andere ist Narrheit, hat keinen Sinn mehr. Denn was da wehtut, tut nur mir allein weh. Was mich sorgt, sorgt nur mich allein. Sie verstehen mich nicht mehr und ich nicht mehr sie. Ganz allein ist man mit sich selbst. Nie hab ich so gespürt. Jetzt aber weiß ich's, da ich da liege und den Tod wachsen fühle unter der Haut. Jetzt, zu spät, im 65. Jahr, knapp vor dem Verrecken, jetzt, indes sie tanzen und spazieren gehen oder sich herumtreiben, diese ehrlosen Weiber, jetzt weiß ich's, dass ich nur ihnen gelebt, die mir es nicht danken und nie, nicht eine Stunde, mir selber. Aber was gehen sie mich noch an? Was gehen sie mich noch an? Wozu an sie denken, die nie an mich denken? Lieber krepieren, als von ihnen Mitleid nehmen. Was gehen sie mich noch an? Nach und nach schrittweise zurückweichend ließ ihn der Schmerz. Nicht mehr so krallig, nicht mehr so glühend griff diese grimmige Hand in den Leidenden hinein, aber irgendein Dumpfes blieb. Kaum als Schmerz mehr fühlbar etwas Fremdes drückte und drängte, das nach innen seinen Stollen grub. Der alte Mann lag mit geschlossenen Augen und lauschte angespannt auf dies leise Zerren und Zehren. Ihm war, als höhle diese fremde, unbekannte Macht erst mit spitzem, jetzt mit stumpferem Werkzeug etwas in ihm aus, als lockere und löse sich, Faser um Faser, etwas in seinem verschlossenen Leib. Es riss nicht mehr so wild. Es tat nicht mehr weh. Aber doch etwas schwelte und faulte leise, da innen etwas fing an, abzusterben. Alles, was er gelebt, alles, was er geliebt, verging in dieser langsam zehrenden Flamme, brannte schwarz und schwelend, ehe es mürb und verkohlt niederfiel in einen lauen Schlamm von Gleichgültigkeit. Etwas geschah. Er spürte es dumpf. Etwas geschah, indes er so lag und leidenschaftlich sein Leben überdachte. Etwas ging zu Ende. Was war es? Er lauschte und lauschte in sich hinein. Und allmählich begann der Untergang seines Herzens.